Wie man moralischer wird. Darf ein mittelloser Mann in eine Apotheke einbrechen und Medikamente stehlen, um seine todkranke Frau zu retten? Eine Antwort könnte lauten: Nein, Einbruch ist verboten. Eine andere: Ja, der Einbruch dient einem höheren Zweck. Solche Fragen hat der amerikanische Psychologe Lawrence Kohlberg seinen Versuchspersonen gestellt und anhand der Antworten schon 1958 die moralische Entwicklung des Menschen nachgezeichnet, die man in eine egoistische, konventionelle und philosophische Phase einteilen kann, die jeweils zwei Stufen haben. An der Frage, warum darfst du Abel nicht schlagen, kann man Kohlbergs einflussreiche Idee verdeutlichen. Kinder sind zuerst in der egoistischen Phase. Sie fürchten Strafe und antworten, weil dann die Eltern böse sind. Ein paar Jahre später betonen sie gemeinsame Vorteile, weil Abel dann nicht mehr mit mir spielt. In der zweiten, der konventionellen Phase erklären Testpersonen ihr Verhalten mit sozialen Regeln. Als Schulkinder betonen sie ihre soziale Rolle. Als Freund oder Freundin macht man so etwas nicht. Als Teenager und Erwachsene lernen sie, Regeln und Gesetze anzugeben. Das ist verboten. Erst in der dritten, der philosophischen Phase, begründen Menschen ihr moralisches Handeln mit Aussagen wie: Für das Allgemeinwohl ist es am besten, wenn man nicht gewalttätig ist, also mit der Idee eines Gesellschaftsvertrags. Erst in der letzten Stufe dieser Phase, so Kohlberg, führen sie universelle moralische Prinzipien wie Kants kategorischen Imperativ an. Wenn ich jemanden schlage, kann die Maxime meines Willens nicht jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten. Oder salopp gesagt, was, wenn jeder das macht? Nachfolgende Studien haben zwar Kohlbergs Phasen nicht ganz so trennscharf nachgewiesen, wie er sich das vorgestellt hat, die Grundidee aber bestätigt, dass wir schrittweise zur moralischen Reife gelangen. Kohlberg war von dem amerikanischen Philosophen John Rawls beeinflusst, dem einflussreichsten Gerechtigkeitstheoretiker des 20. Jahrhunderts, und er hat in seinen Umfragen nie Begründungen der höchsten Stufe erhalten. Wahrscheinlich haben außer Rawls ohnehin nur wenige Philosophen den Gipfel der Kohlbergschen Entwicklungspyramide erklommen. Jedenfalls fällte kein Landbewohner in den USA laut einer Umfrage Urteile, die über die konventionelle Phase hinausgingen.